Okay. Super, okay. Guten Ja. Abend. Schönen guten Abend. Ja, hallo, ich heiße Fukan Baran und bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Ich würde gerne mit dieses Gespräch mit Ihnen führen. Zuerst werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Also, wie heißen Sie? Ich heiße Helena Berger. Helena Berger. Helena Berger. Helena Ah, genau. Berger. Die schöne Helena. Ja, genau. Und dann Berger, wieder Berg, Berger. Okay. Und wie alt sind Sie, Frau Berger? Ich bin 64. 64. Und wann wurden Sie geboren? Am 12. Juni 59. 59. Okay. Wie schwer sind Sie oder wie viel wiegen Sie? Ah, so 84 Kilo wiege ich. Und wie groß sind Sie? 1,64 Meter. 60, okay. Und haben Sie einen Hausarzt oder Hausärztin? Ja, mein Hausarzt ist Dr. Winter. Dr. Winter. Okay. Frau Berge, was hat Sie zu uns geführt? Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also genau genommen hat der Dr. Winter gesagt, wenn es mir wieder so schlecht geht, soll ich gleich in die Klinik gehen. Und ja, jetzt fühle ich mich wieder so schlecht. Ich habe das schon immer wieder, wenn ich die Treppe hochlaufe, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich was Schweres hochhebe, wenn ich schwere Einkaufstasche habe oder so, puh, dass ich mit einmal keine Luft mehr bekomme und dass ich so das Gefühl habe, ich habe so ein Druckgefühl auf der Brust, ja, als ob da jemand drauf sitzt. Und ja, das wird jetzt in den letzten Tagen immer schlimmer. Mein Hausarzt ist im Urlaub, deswegen bin ich jetzt zu Ihnen gekommen. Und ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie einen Luftnot und enge Gefühl Ja, am Brust, oder? also, und das macht mir halt auch so ein bisschen Angst. Jetzt, wenn ich mich nur ein bisschen anstrenge, und das ist jetzt schon seit einer ganzen Weile so, aber heute Nachmittag ist es jetzt so schlimm geworden. Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt in meiner Wohnung und habe ein bisschen Sachen hin und her geschoben. Puh, und dann habe ich mit einmal gemerkt, geht nicht mehr, ne? Also ich habe. Entschuldigung, Frau Wischmann. Herr Ocker, können Sie Ihre Mikrofon zu. Ja, vielen Dank. Ja, wir können weitermachen. Alles klar. Okay, seit wann haben Sie diese Beschwerden, Frau Berger? Ja, also dass es so unangenehm ist, heute Nachmittag. Heute Nacht, Deswegen bin seit ich dann heute auch Nacht. gleich gekommen. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Dr. Winter hat Sie zu uns überwiesen, Ja, oder? der hat gesagt, wenn es wieder mal so schlecht ist, soll ich gleich zu Ihnen gehen. Okay. Und haben Sie Husten, oder? Ja, morgens muss ich immer so husten nach dem Aufstehen. Und wenn Sie husten, kommt raus Schleim, oder? Nee, eigentlich ist es, da kommt gar nichts. Nee, das kribbelt nur so ein bisschen im Hals. Okay. Sie haben mir gesagt, also diese Luftnot hat beim Strengung, also wenn Sie Bei Anstrengung, bei Strengung verschlechtert, oder? Ja, da ist sie überhaupt aufgetreten, ja. Normalerweise konnte ich ja immer alles so machen. Aber jetzt, wenn ich schon eine Treppe hochsteige, merke ich, muss ich ein bisschen pusten. Und ja, heute war es dann eben so, dass das richtig doll war, dass ich so Gefühl hatte, überhaupt nicht gut Luft zu kriegen und eben auch so diesen Druck auf der Brust so zu haben. Ist Ihnen Brustschmerzen aufgefallen, oder? Ja, sag ich doch. Na, okay. Diese Brustschmerzen sind heute Nachmittag aufgetreten, oder? Ja, genau. Okay. Und Sie zahlen dich meistens irgend in andere Körperregionen aus? Nee, eigentlich ist er, also so richtig tüchtige Schmerzen sind es nicht. Das ist mehr so ein Druckgefühl, so ein Engegefühl, dass ich das Nein. Gefühl habe, ich kann nicht richtig durchatmen. Okay. Und Sie haben Husten, trockene Husten besonders morgen Ja, aufgetreten genau. ist und okay, ich werde diese Gespräche nun unterbrechen. Mein Kollegen werde ein EKG schreiben. Während der EKG-Prozess können wir weitermachen, Frau Okay, Berger. sehr gut. Okay. Okay. Und haben Sie noch etwas bemerkt? Also zum Beispiel Sodbrennen, Aufstoßen. Zum Beispiel. Also schlapp fühle ich mich zurzeit schon, ja. Und wenn ich aufstehe morgens, dann ist mir auch oft schwindelig, wenn ich hochkomme, ja. Muss ich mich erstmal auf die Bettkante setzen. Und ja, nachts ist das besonders blöd, da habe ich das auch, wenn ich nachts auf die Toilette muss. Ja, dann muss ich auch, wenn ich aufwache, dann merke ich, oh, jetzt musst du aber zum Klo. Ja, und dann muss ich aber erst auf der Bettkante sitzen, damit mir nicht schwindelig wird. Ja, und dann muss ich mich ein bisschen festhalten. Ja, das ist nicht so eine gute Situation. Ich verstehe Sie ganz genau. Und seit wann haben Sie diese Husten? Das ist noch nicht so lange, vielleicht so, ja, ich merke das jetzt so seit 3, 4 Wochen so. 3, 4 Wochen, okay. Und sind Ihre Beine geschwollen? Da sagen Sie überhaupt was? Ja, meine neuen Sandalen, da merke ich, dass das da richtig so die Riemen sich abzeichnen. Ja, die Beine und die Füße sind ein bisschen geschwollen zurzeit, ja. Ich dachte, das kommt von der Wärme. Die beide Füße geschwollen. Ja. Habe ich richtig? Okay. Okay. Und sind Ihnen eine Überwärmung oder Schmerzen aufgefallen? In den Füßen? Bei. Nee. Okay. Okay. Und leiden Sie an irgendwelche Herzerkrankungen? Naja, also in meinem Alter, ne, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und dann hab ich bekannt ein bisschen erhöhte Blutfettwerte, ja, und naja, das, aber sonst, na gut, man hat mal gesagt, deswegen soll ich auch jetzt oder nehme ich auch Marcuma, ich hatte wohl mal so Vorhofflimmern. Ne? Wann hatten Sie Vorhofflimmern? Ja, vor 6 Monaten war das mal. Da war ich schon mal dann beim Arzt und der hat mich dann auch in die Klinik geschickt und dann hat man mir Marcuma gegeben. Okay, sehr gut. Okay, Frau Berg, ich wollte nur diese alle Informationen an der Reihe aufschreiben. Deswegen ich frage wieder. Also Sie haben seit heute Nachmittag eine Luftnot und Engegefühl mit Brustschmerzen. Also Sie leiden unter trockenem Husten. Sagten mir, dass Sie schlapp sind Ja, ich fühle mich schlapp, ja. und die beide Füße sind Ihnen geschwollen. Ja, so Geschwollene ein bisschen. Füße aufgefallen. Okay. Und haben Sie einen Schonkost oder Schonhaltung bemerkt? Also können Sie das sagen? Also wenn ich diese Bewegung mache, dann diese Beschwerden verbessert oder Verbessern sich. Gibt es etwas, Ja, was diese Beschwerden verlindert? also ich habe das Gefühl, so oder das Bedürfnis eigentlich das Fenster aufzumachen und so, dass ich Luft bekomme, ja. So, das ist eine Sache. Und Ja, was ich schon auch mache, dass ich nachts mir jetzt zwei Kissen hole, damit ich ein bisschen höher liege in der Nacht. Okay. Und wie ist Ihr Schlaf? Also haben Sie eine Schlafprobleme? Naja, also davon abgesehen, dass ich eben nachts mal zwischendurch auf die Toilette muss, ne? Da wache ich dann natürlich immer auf. Und da ist es manchmal so, wenn ich mich dann wieder hinlege, kann ich nicht sofort wieder einschlafen. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Der ist eigentlich ja immer noch ganz gut, ja. Sie müssen in der Nacht zum Toilette gehen, sagten Sie mir. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? So ein bisschen habe ich zugenommen, ja, aber nicht viel, also so 2, 3 Kilo habe ich zugenommen, ja. Ich In habe gedacht, das welchem liegt am Eis, was ich esse oder so, an der Schokolade. Zeitraum haben Sie zugenommen? Ja, ich würde sagen, so im letzten 3 Monaten. Und wie weit können Sie gehen oder laufen, ohne diese Beschwerden oder diese Luftnot oder diese Brustschmerzen zu bekommen? Also Treppe hoch fängt schon nach einer Etage an. Ja. Aber wenn ich so gerade laufe, boah, ich weiß nicht, wie viel sind das? Da kann ich schon ein Stück laufen. Bergauf wird schon schwieriger, ja. Und schnell kann ich natürlich auch nicht laufen. Ja, ich verstehe Sie. Okay. Und haben Sie Fieber oder Übelkeit bemerkt? Nee, also Fieber habe ich überhaupt. Die Idee bin ich gar nicht gekommen, mich zu messen. Nein, nein. Und übel, richtig übel ist mir nicht. Also ich fühle mich schlapp, aber mir ist nicht schlecht. Also nicht so vom Magen her schlecht. Und wie verhalten sich diese Beschwerden, wenn bei der Hochlagerung des Beins oder Ihres Beins? Also geht es besser oder Also Sie meinen nachts. wenn Sie flach liegen, fühlen Sie sich besser oder? Ganz flach liegen kann ich nicht gut. Wie gesagt, ich nehme die Kissen zur Nacht, ne, zum Schlafen. Okay. Und Sie leiden, aber Sie haben eine arterielle Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte und Sie haben an Vorhofflimmern gelitten. Gibt es noch etwas? Haben Sie noch irgendwelche Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen? Ja, aber ich meine, das ist schon lange her. Gott sei Dank ist das schnell vorbeigegangen. Vor 7 Jahren hatte ich mal, das war schmerzhaft, eine Entzündung von der Bauchspeicheldrüse. Okay, vor 7 Jahren, oder? Ja, das ist jetzt 7 Jahre her, genau. Okay. Und seit wann haben Sie Bluthochdruck und erhöhte Puh, Blutfettwerte? och, wahrscheinlich schon 10 Jahre. Ich weiß es gar nicht so genau. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert oder stationär behandelt, Frau Berger? Ja, vor 10 Jahren habe ich rechts ein neues Knie bekommen. Also eine Endoprothese haben Sie, oder? Ja, genau. Prothese. Okay. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein, außerhalb Magma? Ja, ich nehme noch, ja, ich habe einen ganzen Zettel hier. Also ich nehme noch Atorvastatin, Und wie viel Milligramm? 20, dann nehme ich eine am Abend, dann nehme ich Bisoprolol, eine am Morgen, dann nehme ich HCT, eine morgens und Lisinopril 10 nehme ich eine morgens. Zum Frühstück Okay. gibt es immer schon richtig viel. Und wie viel Milligramm dieser Medikamente? Wie viele Milligramm nehmen Sie diese Medikamente? Markuma, Bisoprolol, Hydrochlorothiazid und Markomal Lisinopril? nehm ich immer so eine halbe morgens, Ich weiß gar nicht, was das für welche sind, ob es da verschiedene gibt. Dann Bisoprolol 5, HCT 12,5, Lisinopril 10 und Atorvastatin 20. Okay. Und Frau Berge, sind Sie gegen Corona und Kinderkrankheiten geimpft? Gegen Corona auf alle Fälle, gegen Kinderkrankheiten. Also ja, früher hat man das ja alles schön gründlich gemacht. Ich glaube, wir haben alle Impfungen bekommen. Und ja, dann, ich hab als Hausmeisterin gearbeitet. Und weil man da auch manchmal so im Garten sich verletzt hat, habe ich auch zwischendurch mal eine Tetanusimpfung bekommen. Das weiß ich noch. Okay, und waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland? Im Ausland? Nee, das kann ich mir gar nicht leisten. Nee, nee, ich habe nicht so viel Geld, dass ich Urlaub machen kann. Okay, und haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien? Wissen Ja, Sie? was ich nicht vertragen kann, also ich habe so eine Hausstauballergie, da kriege ich halt Schnupfen und Niesen und Augentränen und so, also muss ich immer gut sauber machen. Und dann hat man mal festgestellt, dass ich auf ein Antibiotikum, wie heißt denn das? Das heißt Amoxicillin. Das kann ich nicht vertragen. Wie reagieren Sie sich, wenn Sie ein Amoxicillin eingenommen haben? Oh, da kriege ich so einen juckenden Ausschlag. Okay. Und Frau Berger, rauchen Sie? Oh, seit 6 Jahren habe ich aufgehört mit dem Rauchen. Ja, aber davor habe ich viele Jahre ja so ein bisschen geraucht, also ein halbes Päckchen am Tag, so 10 Kippen am Tag habe ich geraucht. 10 Zigaretten am Tag haben Sie geraucht. Das ist sehr gut für Ihre Gesundheit. Und wie lange haben Sie geraucht, wissen Sie? Oh, als ich 18 war, habe ich angefangen, das weiß ich noch. Und jetzt vor 6 Jahren habe ich aufgehört. Also sind das 38 Jahre. 38 Jahre, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol. Also ich trinke so am Abend dann so 2, 3 Gläser Bier, ja. Täglich, oder? Ja, eigentlich jeden Abend so. Aber das ist so viel. Sie sollen weniger trinken. Na, man muss doch was trinken, ja. Zum Abendessen und dann noch so zum Abend, zum Fernsehen. Ja. Okay, wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mir sagen. Also wir haben hier ein Ach, spezielles. 2, 3 Gläser Bier machen doch nichts. Okay, wenn Sie das sagen, kein Problem für mich. Und Frau Berge, bitte nehmen Sie diese Fragen nicht persönlich. Also diese Frage muss ich zu jedem Patient fragen. Haben Sie schon einmal Drogen probiert? Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Ich? Nee, also nur wirklich nicht. Nein, nein, Okay. Und treiben Sie Sport? nein. Nein, das klappt nun wirklich gar nicht mehr. Ich habe früher so viel gearbeitet, das war Sport genug. Und jetzt geht es auch gar nicht mehr. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet. Verwitwet. Und haben Sie Kinder, Frau Berger? Ja, aber die sind natürlich schon groß, ne? Wie viele Kinder haben Sie? 3 Kinder hatten wir, haben wir. Tochter oder Söhne? 3 Söhne. 3 Söhne. Sind Ihre Söhne gesund, oder? Na, der eine leider überhaupt nicht. Der ist schwer pflegebedürftig. Der hatte einen schweren Motorradunfall. Das ist auch meine große Sorge. Und der ist eigentlich total auf Hilfe angewiesen, aber er ist in einer Pflegeeinrichtung. Ich betreue den also nicht regelmäßig, Ja, es tut sondern mir nur sehr Besuch. leid, Frau Berger. Sie beschäftigt als Hausmeisterin, oder? Ja, ich bin jetzt schon in Frührente. Ich hatte schon genug Arbeitsjahre drauf und dann habe ich aufgehört, weil es mir eigentlich zu viel wurde. Und hatten Ihre Eltern irgendwelche Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen? Wissen Sie? Oh, die sind beide im hohen Alter, dann an Krebs gestorben. Ja, Nein. also was die genau hatten, mein Vater hatte, glaube ich, Knochenkrebs und aber das ist jetzt auch schon Jahre her, dass der gestorben ist. Und meine Mutter hatte auch irgendeine Tumorerkrankung und ist dann im hohen Alter aber auch erst verstorben. Es tut mir sehr leid, mein Beileid. Und haben Sie Geschwister, Frau Berger? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay, Frau Berger, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen. Dann werden wir Ihnen ein Blut abnehmen. Ich soll mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen. Ich werde Sie gleichzeitig darüber informieren. Also haben Sie noch, möchten Sie noch etwas fragen oder haben Sie noch etwas hinzufügen? Möchten Sie? Nein, ich glaube, ich habe Ihnen jetzt wirklich sehr viel erzählt. Also ich will natürlich wissen, was man jetzt dagegen tun kann. Und ja, das Also ist eigentlich das. Sie haben den ersten Schritt sehr gut gemacht, Frau Berger. Also Sie sind hier gekommen. Ich werde Sie sehr gut betreuen. Machen Sie keine Sorge, bitte. Okay. Haben meine Kolleginnen oder Kolleginnen Fragen? Sie haben gesagt, dass Ihre Beine angeschwollen sind. Ja. Bildet sich die Schwellung nachts zurück? Ja, morgens ist das noch nicht. Und wenn ich im Laufe des Tages schwellen die Beine an, ja. Frau Berger, Sie haben gesagt, Ihre Hausarzt, eigentlich Sie haben ähnliche Beschwerden bei Hausarzt. Beschrieben, ja. Ja, was, welche Diagnose hatten Sie damals? Ja, also man hat mir vor einem halben Jahr hat man mir ja gesagt, ich hätte Vorhofflimmern. Deswegen habe ich dieses Markomar bekommen. Na? Und dann hat er jetzt gesagt, wenn ich also wieder Schwierigkeiten habe, soll ich eben, wenn ich ihn nicht erreichen kann, soll ich gleich ins Krankenhaus gehen. Haben Sie, Frau Berger, haben Sie bemerkt, Herz stolpern oder rasen? Nee, also das habe ich eigentlich nicht bemerkt. Also, dass das Herz ja ein bisschen, also vielleicht, dass das so ein bisschen klopft, so im Hals merkt man manchmal, ja. Aber also ein bisschen mehr als normal, wenn ich mich anstrenge. Aber dass das stolpert, würde ich jetzt nicht sagen. Leiden Sie beim diese Beschwerden von kalte Schweiß oder haben Sie Nachtschweiß? Nee, schwitzen tue ich eigentlich nicht besonders, nein. Guten Abend, Hallo. Frau Berger. Ist Ihnen blaue Lippen oder Finger aufgefallen? So Hautfarbveränderungen? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay, so hatten Sie Markomar regelmäßig in den letzten 3 Wochen regelmäßig eingenommen? Ich meine ja, dass ich das nie vergessen habe, ja. Okay. Ja, Sie haben diese Beschwerden, Druckgefühl, Atemnot nur beim Belastung, oder? In Ruhe haben Sie keine Beschwerden. Eigentlich eher nicht, nein. Aber dann ist es eben mit einmal so, dass es mir Angst macht, ne? Ja, ich Und verstehe. naja, gut, nachts, wenn ich jetzt ganz flach liegen würde, hätte ich wahrscheinlich auch die Beschwerden. Deswegen schlafe ich mit erhöhtem Oberkörper. Okay, vielen Dank. Trotz Ruhe. Okay. Können wir weitermachen? Oder? Von mir aus, gerne. Okay. Hallo, Frau Wischmann. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Haben Sie eine Zeit, oder? Ich habe Zeit, ja. Okay. Frau Helena Berger ist 64-jährige Patientin, die sich heute Abend bei uns wegen seit heute Nachmittag bestehende Dyspnoe mit Enge Gefühl vorgestellt hat. Außerdem erwähnt sie, dass sie an Thorakalschmerzen leide, ohne Strahlung, Ohne Ausstrahlung? ohne Ausstrahlung, ja. Und ferner sind der Patientin die folgende Begleitsymptome aufgefallen. Sie klage über trockene Husten, besonders morgen aufgetreten sei. Der morgens aufgetreten sei, ja? Und Abgeschlagenheit und geschwollene Füße, beidseitig geschwollene Füße und Orthopne. Also sie können nur mit zwei Kissen gut schlafen. Die Frage nach Extrasystole wurde von der Patientin verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf eine Nykturie, Schwindelig und Insomnie. Des Weiteren klagt Frau Berger über Gewichtszunahme von circa 2 bis 3 Kilogramm in den letzten 3 Monaten. An Vorerkrankungen leide sie an einer arterielle Hypotonie und erhöhte Blutfettwerte seit 10 Jahren. Sie habe vor 7 Jahren eine Pankreatitis gehabt. Es wurde bei ihr vor 10 Jahren eine Kniete durchgeführt. In Bezug auf die Medikation nehme Frau Berger Markuma halb Warum nimmt Tablette. sie Makoma? Ja, ich habe es nicht gefragt, aber während der körperlichen Untersuchung werde ich fragen. Entschuldigung, sie habe Markma wegen Vorhofflimmern eingenommen. Wann ist das aufgetreten? Wie bitte? Wann hat man das festgestellt, das Vorhofflimmern? Ja, ich habe es nicht ganz gut gehört. Ich weiß Vor es 6 Monaten. nicht. Vor 6 Monaten. Okay. Und ein Atorvastatin 20 Milligramm nur abends, Bisoprolol 5 Milligramm nur morgens, Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm morgens, Lisinopril 10 Milligramm nur morgens habe sie eingenommen. Impfstatus sei vollständig und bei der Reiseanamnese fanden sich keine Reise. Sie habe eine Hausstauballergie, die mit Schnupfen und Augentränen sich äußert. Fachbegriff für Schnupfen. Ja, ich habe es vergessen. Rhinitis. Wie bitte? Rhinitis? Rhinitis. Ah Rhinitis ja, ist richtig, ne? Rhinitis. Und er habe eine Amoxicillin-Allergie, die mit Pruritus Exanthem. Exanthem oder ja, Exanthem sich äußert. Sie habe vor 6 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Mit dem Rauchen aufgehört, das ist ja sehr gut, ja. Ja, damals habe sie 10 Zigaretten 38 Jahre lang Ui. geraucht. Sie trinke täglich 2 bis 3 Flasche Bier und habe Gläser. Gläser, Gläser. nicht Flaschen. Oh, Gläser. Sie habe keine Drogenkontakt gehabt. Sie treibe keinen Sport. Und Frau Berge sei verwitwet und habe 3 Söhne von einem Unfall gehabt habe. Wovon einer einen Unfall gehabt hat, ja. Sie sei Rentnerin, also Hausmeisterin als beruflich. Also sie war früher Hausmeisterin, ist aber jetzt in Rente. Gut. Und ihr Vater ist an Knochenkrebs gestorben. Ihre Mutter ist an einem Krebs gestorben. Sie sei Einzelkind. Ja, aufgrund der erwähnten Symptome gehe ich von einer Herzinsuffizienz aus. Als Differentialdiagnose kommen die folgende in Betracht, also eine PVK, TVT oder Koronarherzkrankheiten. Ich würde diese Patient als erste würde ich diese Patient körperlich untersuchen. Dann EKG haben Sie schon gemacht, ne? ja, natürlich. Ich habe es Okay. schon gemacht. Zu weiteren Abklärungen sollte die folgenden Therapiemaßnahmen durchgeführt werden. Also Labor und EKG. Bei der Labor würde ich BSG, innere Blutbild, CKM-Bitroponin und BMP untersuchen. Ich habe schon einmal mein EKG verschrieben lassen. Und Worauf ich achten Sie denn bei der körperlichen Untersuchung besonders? Stauungszeichen würde ich beachten, also Halsvenenstauung oder Genau. geschwollene Beinen, ob es eine Überwärmung, Schwellung, Schmerzen, Gut. also unsichere Entzündungszeichen Ah ja, okay, gut. sind also. Dann würde ich eine Echo, wenn es möglich, Flug-Echo, also transesophageale Echokardiografie und Halsvene-Ultrasonografie veranlassen, weil dieser Patient vor 6 Monaten eine Vorhofflimmern haben. Wir Hatte? sollen, ja, es sollte kontrolliert werden. Genau. Bei Bestätigung der Diagnose schlage ich die folgende Therapie vor. Also zuerst eine gesundes Diät halten. Also der Patient sollte mit dem Trinken auch aufgehört. Sie Also sollte Hochsalz. mit dem Trinken aufhören. Ja. Also sie sollte ihren Alkoholkonsum, ja. Und Reduzieren ich oder? weiß nicht, ist jetzt eine echte Frage, ist mir nicht klar. Trinkmenge einschränken oder kontrollieren? Oder bringt es nichts? Also wir sollen normalerweise es kontrollieren, aber 2 bis 3 Gläser Bier. Nein, ich meine insgesamt Trinkmenge. Also jetzt Ja, nicht Alkohol. genau. Flüssigkeitsreduktion. Ja, genau. Also Trinkmenge auf alle Fälle Ja. einschränken, ne? Ja, natürlich. Ja gut, und Kochsalz zwei, drei erhöhen. Gläser Bier ist natürlich da am Abend, ist dann schon guter Liter oder so, den sie allein am Abend trinkt, ne? Ja. Kochsalzarme Diät halt zu halten. Ja, wir können ein ACE-Inhibitor oder Beta-Blocker oder Diuretikum verschreiben. Also, Verschreiben. ja, sie habe schon Hydrochlorothiazid benutzt, aber wir können diese Vielleicht nochmal Medikamente neu einstellen. Ne? ja, neu Nochmal oder neuen Feineinstellung. Ja, gut. hochdosierte Diuretikum können wir verlassen. Genau. Verlassen. Gut, ja. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Lassen Sie mich wissen, was Sie für Untersuchungsergebnisse haben, weil auch wie die Laborwerte sind. Und dann schauen wir nachher nochmal zusammen nach der Patientin, ja? Okay. Sie war ja super schnell. Meine Ja, Güte. das ist mein Albtraum. Also mein Fall war ein Herzinsuffizienz wegen Myokardiopathie. Oh, Also mein Treffer. Körper hat gleiche gesagt. Also ja, ich habe mit dem Zigaretten aufgehört, aber vor 10 Was mir Jahren. aufgefallen ist, Sie sind ja eigentlich sprachlich sehr, sehr souverän unterwegs. Sie können mit der Sprache sehr gut umgehen. Sie sind nur Vielen manchmal ein Dank. bisschen schnell, wenn Sie zum Beispiel die Medikamente aussprechen. Ja, da muss man schon wissen, worum es geht. Sonst kann man sie nicht gut verstehen. Lassen Sie sich da ruhig ein bisschen mehr Zeit. Ja, dass die Kollegen Sie verstehen und dass auch der Patient versteht, wovon Sie sprechen. Ja, Ja. also Sie müssen gar nicht so schnell sein. Ja, aber an sich wirkte das für mich alles sehr, sehr sicher. Sie haben die Patienten immer schön mit Namen angesprochen. Sie haben systematisch Ihren Fragenkatalog abgefragt und Sie haben eigentlich auch eine komplette Wiedergabe gegeben in sehr kompakter Form, dass der Kollege wusste, die Kollegin wusste, was ist mit der Patientin. Ja? Also ich wüsste da nicht viel dran zu kritisieren, muss ich sagen. Wie gesagt, das Einzige, bisschen langsamer. Und Ich habe am denken Sie. Anfang ein bisschen verwechselt, ich glaube, die Reihe. Nee. Deswegen habe ich Eigentlich war das versucht. alles okay. Denken Sie dran, die Fachbegriffe zu nehmen im Arztgespräch. Ja. Ja, da habe ich ja zum Teil nachgefragt, dass Sie aber das spontan dann die Fachbegriffe verwenden. Ja? Ja. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp. Aber sonst, glaube ich, kann man das nicht viel besser machen. Ja? Vielen Dank, Frau Wischmann. Gut, jetzt waren wir ja super schnell heute Abend. Ja. Wir sehen uns wieder. Heute ist erst Dienstag, ne? Wir sehen uns Donnerstag alle zusammen. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen für heute schönen Abend. Ja, Machen Sie Ihnen es auch. gut. Und dann bis Donnerstag. Ciao. Bis Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir kapten da. Sag mal, wie viele Fokorde?